Erster Paulus, ein Apostel von Jesus Christus durch Gottes Willen, und der Bruder Timotheus grüßen die Gemeinde in Korinth und alle Gläubigen in ganz Achaia. Zweiter, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Dritter, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist der barmherzige Vater und der Gott, der uns allen Trost schenkt. Vierter, er tröstet uns in all unserer Not, damit wir auch anderen Menschen in ihrer Bedrängnis helfen können, indem wir ihnen denselben Trost weitergeben. Fünfter, so wie wir viel Leid wegen Christus erfahren, so erhalten wir durch Christus auch besonders viel Trost und Ermutigung. Sechster, wenn wir leiden, geschieht es zu eurem Trost und Heil, wenn wir getröstet werden, dient das ebenfalls eurem Trost, damit ihr dieselben Leiden geduldig ertragen könnt. Siebter, unsere Hoffnung für euch ist fest, weil wir wissen, dass ihr nicht nur an unserem Leid teilnehmt, sondern auch an dem Trost, den wir empfangen. Achter, liebe Brüder, wir möchten euch über die schwere Not informieren, die wir in der Provinz Asien erlebt haben, da die Last so groß war, dass wir fast die Hoffnung auf das Leben verloren. Neunter, wir fühlten uns wie zum Tode verurteilt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten wieder lebendig macht. Zehnter, er hat uns aus dieser Todesgefahr gerettet und wird uns auch in Zukunft retten, da wir unsere ganze Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Elfter, auch ihr helft uns durch eure Gebete, damit viele Menschen Gott für die Gnade danken, die er uns aufgrund der Fürbitte vieler geschenkt hat. Zwölfter, wir sind stolz darauf, dass unser Gewissen uns bestätigt, dass wir in der Welt und besonders bei euch aufrichtig und ehrlich gehandelt haben, was nur durch Gottes Gnade möglich war. 13. In unseren Briefen schreiben wir nichts anderes als das, was ihr dort lesen und verstehen könnt, und ich hoffe, dass ihr es in Zukunft noch vollständiger begreifen werdet. 14. Ihr habt uns ja schon teilweise verstanden und erkannt, dass wir euer Stolz sind, so wie ihr unser Stolz am Tag unseres Herrn Jesus sein werdet. 15. Weil ich darauf vertraute, wollte ich zuerst zu euch kommen, damit ihr ein zweites Mal eine Freude durch meinen Besuch erlebt. 16. Mein Plan war es, über euch nach Mazedonien zu reisen und von dort wieder zu euch zurückzukehren, damit ihr mich dann auf meiner Reise nach Judäa unterstützt. 17. Habe ich etwa leichtfertig gehandelt, als ich diesen Plan fasste, oder entscheide ich nach menschlicher Willkür, so dass mein Ja gleichzeitig ein Nein bedeutet? 18. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht gleichzeitig Ja und Nein ist, sondern dass man sich darauf verlassen kann. 19. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den wir euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein, sondern in ihm ist das reine Ja Gottes Wirklichkeit geworden. 20. Alle Versprechen Gottes finden in ihm ihre Erfüllung, weshalb wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes sprechen. 21. Gott ist es aber, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt und uns für seine Aufgabe berufen hat. 22. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt und den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben als eine Sicherheit für das, was er uns noch schenken wird. 23. Ich rufe Gott als Zeugen an, dass ich nur deshalb nicht wieder nach Korinth gekommen bin, weil ich euch schonen wollte. 24. Wir wollen nicht über euren Glauben herrschen, sondern wir arbeiten gemeinsam mit euch an eurer Freude, da ihr im Glauben bereits feststeht.